tilsett stram, tid og hjalle varm. Anden under jakke, unser vat og sat sin vinter arm dran. Let's rock, venstre. Und die Leute sagen, her ist das ist geil. Alle Hater wissen, das ist ja noch zu steil. Der Trick wird Mörder, ja, der Trick wird genial. Der Trick von der Vorher, wie bei Genital. Freezy Trap und Umtie, das ist Rap. Mit Niveau, ich habe Lines und Scheiße. Und ich kehr so mit aufs Klo. Sonnenbrille sitzt, die Zigarre brennt. Alles wird bereit, nur der Freezy Pen. Freezy, aufstehen. Was? Wieso? Recorden. Ach so, passt, Folger. Auch so Rap, schaust du okay. Blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap. Auch so Rap, schaust du okay. Blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap, Rap. Mein Floschen ist la, bisch bitte bring mir ein Näherchen. Taugt er recht narisch, heute sing mir was Scheides. Behinderte Scheiße, alter blär nicht wie ein Kotz. Friss nicht die Rotz, du bist kein Kotz, doch bist mein Kotz, bei dir geht's Kotz. Ein Witz gehört auch dazu, doch bei uns ist es egal. Weil die geschissene Männer, mir sind eh nur so klamm. Alter, fuck, ich bin ein 80 und beim Donkey weiß es nicht. Der Beef war nicht, die Weiber sagen uns, ja, der Schatz ist fett. Auch so Rap, schaust du okay, blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap. Auch so Rap, schaust du okay, blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap, Rap. Mir ist es jetzt egal, was die Neider dazu sagen. Ich mach mein Ding, aber großes Ding, die Weiber können's haben. Was mir deppert, kommst, muss ich die leider wieder schlagen. Du bist ein echtes Schwein, da willst nur selber Love machen. Kalter den Blödsinn, kalter den ich weiß, dass ich blöd bin, Schädel machst wie du beim Blätter wählen, nur für Ärger als Begreis. Da mit den Hunderackern, das ist ein Kreis. Im Sommer ist hart und im Winter da schneit. Du erkennst dich von der Weiden, wann ich mich schneit. Ist eine gescheite Party, nur für depperte Leute. Und alle werden sie denken, Herr Freezy, mir reicht's. Auch so Rap, schaust du okay, blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap. Auch so Rap, schaust du okay, blaue Play, auch nicht schlecht. Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap den aus, so Rap, Rap, Rap, Rap.